Erster, dies ist die Botschaft, die der Herr wegen der großen Dürre an Jeremia weitergegeben hat. Zweiter, das Land Juda trauert und die Menschen in den Städten sind verzweifelt, während ihre Klagerufe aus Jerusalem zum Himmel aufsteigen. Dritter, die reichen Leute schicken ihre Diener aus, um Wasser zu suchen, aber sie finden in den Brunnen nichts und kehren mit leeren Gefäßen zurück. Vierter, weil es im Land nicht geregnet hat, ist der Boden hart geworden, weshalb die Bauern traurig sind und ihre Gesichter verhüllen. Fünfter, sogar die Rehe auf dem Feld verlassen ihre neugeborenen Jungen, weil es kein grünes Gras mehr zum Fressen gibt. Sechster, die Wildesel stehen auf den Hügeln und schnappen nach Luft wie Schakale, da ihre Augen schwach werden, weil keine Pflanzen wachsen. Siebter, obwohl unsere Sünden gegen uns sprechen, bitten wir dich, Herr, uns um deines Namens willen zu helfen, da wir oft gegen dich gesündigt haben. Achter, du bist die Hoffnung Israels und rettest uns in der Not, aber warum verhältst du dich wie ein Fremder, der nur eine Nacht im Land bleibt? Neunter, warum wirkst du wie ein hilfloser Mann, obwohl du mitten unter uns bist und wir zu deinem Volk gehören? Zehnter, der Herr sagt über dieses Volk, dass sie gerne weglaufen und nicht treu bleiben, weshalb er sie jetzt für ihre Sünden bestrafen wird. Elfter, danach sagte der Herr zu mir, dass ich nicht mehr für das Wohl dieses Volkes beten soll. Zwölfter, wenn sie fasten oder Opfer bringen, werde ich nicht auf sie hören, sondern ich werde sie durch Krieg, Hunger und Krankheiten vernichten. 13. Ich antwortete, dass die Propheten dem Volk versprechen, dass es keinen Krieg und keinen Hunger geben wird, sondern dauerhaften Frieden. 14. Der Herr erklärte mir jedoch, dass diese Propheten lügen, da er sie weder gesandt noch mit ihnen gesprochen hat. 15. Deshalb werden genau diese Propheten, die fälschlicherweise Frieden versprochen haben, selbst durch Krieg und Hunger sterben. 16. Auch die Menschen, denen sie diese Lügen erzählt haben, werden in den Straßen Jerusalems sterben, ohne dass jemand sie oder ihre Familien begräbt. 17. Sag ihnen, dass meine Augen Tag und Nacht vor Tränen fließen werden, weil mein Volk durch eine schwere Wunde verletzt wurde. 18. Wenn ich auf das Feld gehe, sehe ich die Toten des Krieges, und in der Stadt leiden die Menschen an großem Hunger. 19. Hast du Juda ganz aufgegeben oder hast du Zion verlassen, so dass es für uns keine Heilung mehr gibt, obwohl wir auf Frieden gehofft haben? 20. Herr, wir geben zu, dass wir und unsere Vorfahren böse gehandelt und gegen dich gesündigt haben. 21. Bitte verstoße uns nicht um deines Namens willen und erinnere dich an deinen Bund, den du mit uns geschlossen hast. 22. Kein fremder Gott kann Regen schicken, denn nur du, Herr, hast alles erschaffen, weshalb wir allein auf dich hoffen.